Es folgt ein Mitschnitt des Erkenntnistages unter dem Titel Deutschland in den Rücken fallen. Kämpft mit uns gegen Staat, Nation und Kapital. Am 4. Oktober 2008, organisiert von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Also ich fange gleich an, möchte meine Zeit gut nutzen. Ich will was zum Staat sagen und mich ein bisschen dabei an einigen Stellen auch kritisch auf das Flugblatt beziehen, das gestern zur Demo verteilt worden ist und das zu der Veranstaltung heute wirbt, damit es ein paar Anstöße zum Debattieren auch gibt. Erstmal, ich habe dafür plädiert, das ist jetzt auch das so gemacht worden, dass wir nicht mit Nationalismus anfangen, sondern mit dem Staat anfangen, denn der Staat ist die wirkliche Institution, ist die politische Macht, die diese Gesellschaft ordnet, kontrolliert, wenn man will, am Laufen hält. Und die Bürger, ja, den Bürgern die Lebensbedingungen diktiert, unter denen sie zurechtkommen müssen. Nationalismus und schon Nation ist eigentlich eine Ideologie. Es ist die Vorstellung des großen Ganzen, wo Staat und Gesellschaft als eins gedacht werden und wo der einzelne Mensch als da bin ich Mitglied und weil ich Mitglied bin, geht es mich an und weil es mich angeht, bin ich dafür. Also Nation ist schon eine Ideologie und gar keine Sache mehr. Und Nationalismus ist dann gleich die Stellung, dieses parteiliche Dafürsein für diese Ordnung mit ihrer Gesellschaft und ihrem Staat und das engagierte Hoffen darauf, dass diese Ordnung funktionieren möge, dass dieses Gemeinwesen vorankommen möge, weil man ja als Mitglied desselben davon abhängt. Deswegen habe ich gemeint, es ist besser, man macht erst den Staat und was das für ein Laden ist und redet dann drüber, was die Stellung des Nationalismus dazu für eine Stellung ist und was da so verkehrt dran ist. Also jetzt ein bisschen was zum Staat und da kommt man natürlich in der kurzen Zeit über Prinzipien nicht raus, macht aber nichts. Der Staat. So eine Definition von uns, der Staat ist die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft. Ja, klingt wie ein einfacher Aussagesatz, die politische Gewalt der kapitalistischen Gesellschaft. Erste Abteilung ist, der Staat ist Gewalt. Und da gibt es gar nicht viel zu beweisen. Ja, was denn sonst? Die Obrigkeit sagt selber, in dieser Gesellschaft ist ein Gewaltmonopol dem Staat reserviert. Staat ist nicht nur Gewalt, sondern er ist überhaupt die einzige Gewalt und die einzig legitime Gewalt in dieser Gesellschaft. Das sagt er von sich, dem brauchen wir nichts nachsagen. Mit Gewalt wird regiert. In welcher Form? Nun in der Form, dass die politischen Instanzen, das Parlament, Beschlüsse fasst. Die Beschlüsse heißen dann Gesetze, wenn sie das Parlament erlässt. Und die Gesetze werden in der Gesellschaft durchgesetzt in der Form, dass mit Polizei und Justiz der Gehorsam gegen sie erzwungen wird. Alles das ist weiter nicht beweisbedürftig. In einer Gesellschaft, wo es Polizei und Justiz gibt, wo es Gefängnisse gibt, ist doch klar, dass die Ordnung auf Gewalt beruht. Also liegt ein Herrschaftsverhältnis vor. Eine Obrigkeit, wo die Gemeinschaft der Menschen mit Gewalt organisiert wird, liegt ein Herrschaftsverhältnis vor. Eine Obrigkeit zwingt die Leute zu was sie von sich aus nicht wollen. Anders ausgedrückt, andersrum gesagt, eine Obrigkeit, die bloß dafür da ist, damit die Leute machen, was sie von sich aus wollen, könnte sich die Mühe des Herrschens sparen. Ja, bloß dafür braucht man nicht herrschen, dass die Leute sowieso machen, was sie wollen. Also in irgendeiner Weise wird ihnen was anders abverlangt, als das, was sie von sich aus wollen. Also es liegt ein Herrschaftsverhältnis vor. Und wenn, wie es heißt, und wenn man die Leute zwingen muss, dass sie untereinander friedlich verkehren, Ja, wenn der Staat den Frieden mit seiner Gewalt, mit dem Recht und der Ordnungsmacht den Frieden unter den Bürgern erzwingt, so heißt es ja und so ist es ja, dann ist das ein Verweis auf eine ganz besondere Verfasstheit der Interessen der Bürger, sodass sie, wenn sie betätigen, immer automatisch unfriedlich gegeneinander sind. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, die man voraussetzen darf. Aber wenn wir das weiter verfolgen, dann wären wir schnell in kapitalistische Ökonomie und das muss man ja erstmal fernhalten, ist ja jetzt Gegenstand ist ja Staat und nicht gleich die Wirtschaft. Der bürgerliche Staat ist eine politische Gewalt, es ist ein Herrschaftsverhältnis, die erste Auskunft. Die zweite Auskunft, und die ist entscheidend wichtig und der größere Stolperstein, es ist ein Herrschaftsverhältnis, das auf dem Willen der Untertanen beruht. Das ist eine heikle Sache. Ja, da kann man sagen, im Rückblick bei König und Kaisers und bei Fürsten und bei Sklavenhaltergesellschaften, da war alles schön einfach, jedenfalls im Rückblick. Da kennt man sich aus. Da war ein König, der hat die Macht gehabt und der hat den Menschen Lebensbedingungen aufgezwungen, die nicht den Menschen genutzt haben, sondern ihm. Er hat die Menschen in eine Ordnung gezwungen und in der Ordnung haben sie nichts anderes zu tun gehabt, als ihm die Grundlage seiner Macht und die Finanzierung seines höfischen Lebens zu verschaffen. Sie sind ausgebeutet worden, die Obrigkeit übt Macht über die Menschen aus, um sie zu ihrem Nutzen auszubeuten. Da ist auch klar, diese Leute haben sich die Obrigkeit irgendwie gefallen lassen müssen. Aber dass die Obrigkeit auf ihrem Willen beruht hätte, das wird man über den Feudalismus oder über die Sklavenhaltergesellschaft nicht sagen können. Ja, die Sklaven sind halt der Übermacht der Sklavenhalter ausgeliefert gewesen und wenn sie einen Aufstand probiert haben, sind sie niedergemacht worden. Diese Herrschaft beruhte nicht auf dem Willen ihrer Untertanen. Das aber ist im modernen Staat so. Und erstmal auch ohne große Beweise, bloß als wie es ist, als Phänomen hingeblickt. Wenn du die Bürger in unserer Gesellschaft fragst, sie sind für diesen Staat. Wenn die Regierung Wahlen abhält, 90%, und es sind bloß deswegen 90, weil manche nicht hingehen, sonst wären es 100, optieren in der einen oder anderen Variante für Leute, die ihnen versprechen, sie wollten diesen Staat verwalten. Einschließlich der Linkspartei. Sie wollen diesen Staat verwalten. Natürlich sagt jeder konkurrierende Wahlverein, ich will diesen Staat besser verwalten als die andere Partei. Aber dass Sie diesen Staat verwalten wollen, dass Sie die Staatsmacht in Ihre Obhut nehmen und besser ausgestalten wollen als die anderen, das verspricht jeder, der sich wählen lassen will. Und insofern, die Bürger sind wirklich für diesen Staat und man kann sich ja zurückerinnern, wer es noch weiß, weiß es noch, wer zu jung ist, dem kann man es erzählen. Die Erfahrung der RAF in Deutschland war die, dass Angriffe, in dem Fall bewaffnete Angriffe, auf Institutionen und Repräsentanten der Herrschaft von den Bürgern als Angriffe auf sich aufgefasst worden sind. In dieser Gesellschaft versagt die Propaganda der Tat. Die funktioniert bloß dort, wo die Menschen sich ohne dies unterdrückt und ausgebeutet vorkommen, wo also quasi die Leute bloß parieren, weil sie nicht dran glauben, dass was dagegen geht, gegen die Staatsmacht. Weil sie glauben, man könne sich nicht wehren. Und wenn dann einer kommt und sagt, schau, ich zeige euch, man kann sich wehren. Wenn dann einer kommt und sagt, ich erschieße einen Repräsentanten, dann ist er tot. Dann sagen die, ach ja, wenn das so leicht geht, machen wir mit. Aber in dieser Gesellschaft ist es nicht so. Wenn in dieser Gesellschaft ein Politiker erschossen wird, dann gibt es eine Millionendemonstration und alle braven Bürger sagen, dieser Schuss war auf mich gerichtet. Nicht auf die Herrschaft, die mich unterdrückt. Also diesem Faktum muss man erstmal ins Auge sehen, wenn man sich ans Kritisieren macht. Wir leben in einer Welt, da sind die Menschen davon überzeugt, dass sie eine Obrigkeit brauchen, die sie zwingt, untereinander in Frieden zu leben. merkt, wie absurd die Welt und die Menschen sind. Die Obrigkeit, die sie zwingt, miteinander in Frieden zu leben, was sie gerne wollen, was sie aber nie tun würden, wenn sie dazu nicht gezwungen wären. So stehen die Leute in der Landschaft. Das ist erstmal die Stellung des Bürgers zum Staat. Er weiß, es ist Obrigkeit. Er weiß, da werden Gesetze erlassen und an die muss man sich dann halten. Er weiß, dass der den Hammer zu spüren kriegt, wer es nicht tut, wer die Gesetze übertritt. Und er sieht sich nicht unterdrückt, sondern er sieht dadurch sein gesellschaftliches Leben ermöglicht und geschützt. Es ist, da komme ich jetzt dann eben weiter näher dazu, es ist eine Herrschaft, die Freiheit verordnet, durchsetzt und schützt. Und diese Herrschaft ist von den Untertanen akzeptiert und gewollt. Auf diesem Umstand, dass die Herrschaft von den Untertanen gewollt ist, beruht die außerordentliche Stabilität dieser Gesellschaften. Auf diesem Umstand beruht, dass die Linken sich an diesen Ordnungen die Zähne ausbeißen. Wer den Laden umstürzen will, hat nicht nur die Obrigkeit, sondern immer auch das Volk gegen sich. Und dieser Widerspruch ist nicht bloß eine praktische Hürde der gröbsten Art, er ist ein theoretischer Stolperstein, mit dem die meisten nicht gut zurechtkommen. Herrschaft für Freiheit. Herrschaft über Menschen, die von den Beherrschten bejaht wird. Ist ein so harter Widerspruch, dass wenn wir uns die bürgerlichen Äußerungen dazu anhören, also die Sozialkundelehrer, die Politologieprofessoren und so weiter, dann leugnen sie im Namen der Freiheit die Herrschaft. Die sagen, ja, wenn die Menschen frei sind, dann könnt ihr doch nicht von Herrschaft reden. Wenn die Menschen die Ordnung wollen, dann kann man doch nicht davon reden, dass sie beherrscht und unterdrückt werden. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass die Mannschaft, die heute hier versammelt ist, wird in die Gefahr dieses Irrtums nicht so leicht geraten. Da herrscht erstmal das gemeinsame Vormeinung, naja, der Staat ist Gewalt, der Staat ist Herrschaft und das lassen wir uns so leicht nicht abkaufen. Ist ja auch in Ordnung. Wenn es hier ein Problem gibt, dann mehr das Umgekehrte. Dass im Namen des Urteils Herrschaft liegt vor, die Freiheit bestritten wird. Dass man diesen widersprüchlichen Gedanken, diesen schweren Gedanken, eine Herrschaft für Freiheit, dass man den andersrum nicht auf die Reihe kriegt, wie ihn die Bürgerlichen, die leugnen im Namen der Freiheit die Herrschaft. Und die Linken sind mehr in der Gefahr, im Namen der Herrschaft, die sie feststellen, zu sagen, na also, richtige Freiheit, echte Freiheit, wirkliche Freiheit liegt nicht vor. Sie sehen Freiheit nicht verwirklicht, weil Herrschaft. Die erklären dann die Freiheit zum formelle Freiheit oder zum Schein, zum Betrugsmanöver. Verstehen ihre bürgerlichen Mitmenschen nicht, halten sie für Knechtsnaturen und rufen ihnen zu, wollt ihr nicht endlich auch frei sein? Und das sagen die alle, sind wir doch. Ehe ich jetzt dann drüber rede, Freiheit verordnen, was ist das für eine komische Geschichte, möchte ich noch einen anderen ideologischen Punkt ansprechen in dem Zusammenhang. Wer über die bürgerliche Ordnung redet, ideologisch redet, wer sie lobt, kommt eigentlich nicht aus, also das Lob findet in der Regel nicht statt an, wie toll hier alles ist. Da kämen ja auch, so leicht geht es ja auch gar nicht zu sagen, hier wäre alles so toll. Das Lob der bürgerlichen Ordnung findet begeisternd durch einen Vergleich mit rückwärts statt. Ja, früher mal, vorher, da waren die Bürger Leibeigene, heute sind sie freie Menschen. Früher mal, da hat der König, sich die Jungfrauen nehmen dürfen, wie er wollte. Das geht heute nicht mehr beim Kanzler oder der Kanzlerin. Und so weiter und so weiter. Der Vergleich, die Freiheit ist was Gutes, weil wir sie mit vorbürgerlichen Zuständen vergleichen. Ist eine ganz billige Tour des Lobs einer Ordnung, über die man überhaupt nichts gut sagen muss. Bloß sagen muss, vorher hat es ja noch schlechtere gegeben. Das ist untauglich. Aber es ist auch nicht nützlich, wenn Linke die bürgerlichen Verhältnisse zu kritisieren versuchen, indem sie Anleihen bei vorkapitalistischen Verhältnissen machen. Der moderne Mensch, auch der moderne Proletarier und Lohnarbeiter, ist kein Knecht. Der will kein Knecht sein, aber er ist es auch nicht. Man kriegt die modernen Verhältnisse nicht zu fassen, wenn man die Metaphern von Herr und Knecht, die zum Feudalismus gehören, wenn man die Metaphern von Herr und Knecht zur Charakterisierung der modernen Welt nimmt. Also auch da muss man sich davon distanzieren, von diesen Instrumenten, von den intellektuellen Instrumenten und sagen, nein, wie schaut es denn wirklich hierzulande aus? So, da will ich jetzt ein bisschen was zu leisten, zu dem, wie schaut es denn da aus? Freiheit, ein Herrschaftsverhältnis, das ist ein schwerer Gedanke, habe ich schon gesagt. Fangen wir mal so an. Was heißt frei? Frei heißt, ich kann tun und machen, was ich will. So richtig frei ist der Mensch, wenn er als Einsiedler in der Wildnis lebt. Da stößt er auf keinen anderen Willen in seiner weiten Umgebung. Und er kann machen, was er will, ohne mit irgendwem irgendwie zu tun zu kriegen. Freiheit als, was mir in den Kopf kommt, was mein Wille ist, tue ich eben. In Gesellschaft ist es ja schon eine ganz merkwürdige Geschichte, zu sagen, ich tue, was ich will. Wenn Menschen in Gesellschaft nach Freiheit rufen, denkt mal historisch, bei Schiller, geben Sie Gedankenfreiheit, siehe. Wenn Menschen nach Freiheit rufen, dann wird schon deutlich, es ist diese Freiheit des Willens, den man in der Wildnis hat, wenn man mit sich allein ist, die ist es nicht. Freiheit, wenn man nach ihr ruft, gibt man es zu. Auch wenn Arbeiter sagen, wir wollen Koalitionsfreiheit, wir wollen Gewerkschaften gründen. Da merkt man, es ist die Forderung nach einer Lizenz, die Obrigkeit erteilen soll. Geben Sie Gedankenfreiheit, siehe, das richtet sich an den Siehe. Wer sagt, wir wollen Koalitionsfreiheit, der richtet sich an eine Obrigkeit und sagt, Obrigkeit, erlaub uns das. Freiheit in Gesellschaft ist erst einmal immer was Erlaubtes, was Genehmigtes. Das ist eine Lizenz, die man erteilt kriegt. Und für die Lizenz, nach der Lizenz ruft man, wenn man Freiheit verlangt. Insofern ist Freiheit von vornherein ein Verhältnis zu einer herrschaftlichen Macht. Und nicht Freiheit ein Zustand, wo es keine Herrschaft gibt. In Gesellschaft Freiheit kann gar nicht anders existieren als Genehmigung von oben. Was wird denn dann genehmigt, wenn man es kriegt? Also wenn man in einem modernen Staat wie dem unseren lebt, dann hat man ja Freiheit gewährt kriegt. Was hat man dann denn? Was darf man dann? Also du darfst, kriegt man gesagt. Du darfst, aber was darfst du? Tun und lassen, was du willst, solange du nicht die Freiheit anderer verletzt. Das sind die sozialkundlichen Grundweisheiten. Das hat auch jeder irgendwann mal gelernt. Tun und lassen, was du willst, solange du nicht die Freiheiten anderer verletzt. Da wird also, jetzt wird es vielleicht ein wenig philosophisch, da wird also was definiert vom Staat, von oben, von dem, der die Freiheit gewährt. Es wird definiert in dem Bereich, in dem du an niemand anderen stößt. Gilt dein Wille absolut. Dann aber, wenn du an wen anderen stößt, dorthin stößt, wo deine Freiheit aufhört und dessen Freiheit beginnt, gilt dein Wille überhaupt nichts mehr, aber der Wille des anderen absolut. Ist klar, da wird ein Verhältnis der Menschen untereinander definiert durch Freiheit. Das Verhältnis, das da definiert wird, heißt, du kannst und darfst rücksichtslos sein, soweit deine Lizenz reicht. Und du hast nichts mehr zu melden, wo deine Lizenz nicht hinreicht. Und wo die Grenzen der Lizenz sind, regeln die Gesetze. Ja, was darf ein Lehrer mit dem Schüler machen? Darf er ihm eine Ohrfeige geben? Nein. Darf er ihn blamieren? Ja. Darf er ihm schlechte Noten geben? Ja. Darf er ihn... und so weiter und so weiter. Alles ist kleinlich geregelt. Das ganze Leben ist vollgestellt von Gesetzen, die immer zu sagen, wie weit reicht deine Freiheit, wo hört sie auf? Freiheit ist überhaupt ein umfassend rechtlich geregeltes Leben. Und es ist nicht das Dementi von Freiheit so im Sinn von, dann gibt es es gar nicht. Also quasi das wäre, das nicht der Beweis, dann ist Freiheit doch ein Betrug oder ein Schein oder so, sondern das ist Freiheit, ein umfassend rechtliches Leben, rechtlich geregeltes Leben, wo Lizenzen erteilt und Lizenzen begrenzt werden. Jetzt lassen wir das Philosophische einen Augenblick wieder fallen und sagen, die Freiheit im täglichen Leben, das ist ja nicht die, wie laut drehe ich die Musik auf, obwohl es das auch gibt, darf ich das? Ja, ich darf, bis die Zimmerlautstärke überschritten wird und der Nachbar gestört wird in seiner Freiheit und so weiter und so weiter. Die wirkliche Freiheit braucht einen Gegenstand, einen Stoff. Das freie Entscheiden und Machen, was man will, braucht ein Objekt. Insofern ist die Gewährung von Freiheit überhaupt nicht zu trennen und es ist überhaupt nichts anderes als die Institution von Privateigentum. Der Stoff, über den frei entschieden wird, sind immer Trümmer, Stücke von Welt, produzierte und nicht produzierte, Teile der Welt, über die ich als Eigentümer ein ausschließliches Verfügungsrecht habe. Und ein anderer nichts zu melden hat, weil es mir gehört. Die Aufteilung der Welt in, das gehört entweder dem einen oder dem anderen. Und wenn es dem einen gehört, dann darf der damit machen, was er will und der andere gar nicht. Freiheit als, nicht bloß als quasi als Definition von welcher Wille wird hier erlaubt, sondern als wirklich praktizierte ist die Freiheit des Eigentums. Ist das eigentümermäßige Verfügen über Teile der Welt. Und ein Land, das Freiheit gewährt, gewährt Privateigentum. Soll man sagen, da merkt man, wie dumm meinetwegen Linkspartei und solche linken Parteien sind, die sagen, Sozialismus ohne Freiheit wäre ein Scheißdreck. Wenn man kapiert, was Freiheit ist, dann ist vollkommen klar, dass Sozialismus mit Freiheit nicht zusammengeht. Freiheit ist ganz was anderes als Menschen regeln ihre gemeinsamen Anliegen vernünftig. Freiheit ist das Gegenteil davon. Freiheit ist, ich verfüge ausschließlich über mich selbst und über das, was mir gehört. Und das setze ich nur zu meinem Nutzen ein. Und was wem anders gehört, das geht mich nichts an. Um das nochmal deutlich zu machen, mit dem Erlass von Freiheit und Privateigentum ist eine bestimmte Form des gesellschaftlichen Lebens definiert. Im weiteren Verlauf heißt es Kapitalismus. Aber erstmal fassen wir nochmal ins Auge, was da verordnet ist für die Menschen. Sie leben ja nicht mehr im Wald und jeder ist nicht mehr mit sich allein, sondern sie leben in Gesellschaft und stecken in einer Arbeitsteilung. Wie schaut die Arbeitsteilung von Privateigentümern aus? Ja, man muss wirklich sagen, nach wie vor, es wird ja Arbeit geteilt. Große Fabriken sind eine Form der Arbeitsteilung. Dass der Bäcker bloß Brötchen bäckt und der Installateur bloß Installationen macht und es am Markt ausgetauscht wird, ist auch eine Form von Arbeitsteilung. Aber wie schaut die Arbeitsteilung von Privateigentümern aus? Diese Arbeitsteilung, da teilen sich nicht Menschen die notwendige Arbeit, um sie möglichst zweckmäßig abzuwickeln, sondern in dieser Form der Arbeitsteilung, da kommt jeder mit seinem Eigentum, mit seinem Beitrag, den er zu dem Gesamtwerk leisten kann. Entweder weil er was hat, was fürs Gesamtwerk gebraucht wird, oder weil er seine Arbeit einsetzen kann. Und kämpft mit seinem ausschließlichen Verfügungsrecht, das er über entweder sich als Person oder das, was ihm gehört hat, um, ja, mit dem bemüht er sich um die Erpressung aller anderen, damit sie ihm einen möglichst großen Teil von dem erzeugten gemeinsamen Produkt ihm übereignen. Jeder wuchert mit seinem Eigentum. Es findet eine Kooperation statt, aber eine Kooperation, die in allseitiger Erpressung besteht. Jeder versucht, die Abhängigkeit der anderen von seinem Beitrag zu der eigenen Bereicherung auszunutzen. Also die Angewiesenheit der anderen auf meinen Arbeitsbeitrag ist deren Schwäche, die ich benutze, indem ich sage, mein Beitrag kriegt er bloß, wenn ihr mir das und das und das gebt. Dann ist auch klar, an dem Grad der Abhängigkeit der anderen von meinem Beitrag entscheidet sich das, wie sehr ich mir die anderen zum Diener für mich machen kann. Die Leute, die was beizutragen haben, was alle beitragen können, ist von vornherein klar, die ziehen aus diesem Kampf einen geringen Nutzen. Diejenigen, die aber was beitragen, was alle brauchen und keiner hat, die können die anderen sich zum Diener machen. Lauter Privateigentümer treffen aufeinander und erpressen sich wechselseitig danach, wie sehr bist du auf meinen Beitrag, auf meine Mithilfe angewiesen. Nochmal rausgestiegen einen Augenblick und noch eine Erinnerung gemacht. Die bürgerliche Welt denkt sich immer, das Eigentum ist doch gut, weil dann habe ich einen garantierten Nutzen. Ja, so nach dem Muster, es ist gut, dass es ein Eigentum gibt, denn mein Fahrrad steht vor der Tür und wenn es kein Eigentum gäbe, womöglich wäre es nicht da, wenn ich damit fahren will. Eigentum ist gut als Bedingung des Nutzens. Und das ist auf der einen Seite eine Wahrheit in dieser Gesellschaft, ja in einer Gesellschaft, wo alles Eigentum ist. Da ist wirklich den Rechtstitel der freien Verfügung besitzen die Vorbedingung dafür, dass ich Fahrrad fahren kann. Aber dafür, dass ich Fahrrad fahren kann, gibt es die Institution des Eigentums nicht. Die Vorstellung, das Eigentum wäre eine gute Bedingung dafür, dass ich die Sache benutzen kann, geht an der Sache insofern vorbei, als das Eigentum seinen eigentlichen ökonomischen Reiz dann entfaltet, wenn ich was besitze, was ich selber gar nicht benutzen will, aber die anderen benutzen, aber die anderen brauchen. Das, was ich selber benutzen will, so nach dem Muster des Wurstbrot, das ich esse, kann bloß ich essen. Da liegt ja schon in der Natur des Gebrauchswerts drin, dass er da, der ist ausschließend, das stimmt. Aber dieses Ausschließend, dafür bräuchte es jetzt keine Rechtsordnung, die darauf aufpasst. Umgekehrt, in einer Welt, wo alles Eigentum ist, ist sogar das Wurstbrot manchmal umstritten. In Situationen in absoluter Not, ja, da ist es dann auch vielleicht umstritten. Aber an und für sich, dafür, dass der, der was benutzen will, es benutzen kann, ist das Eigentum nicht da. Das Eigentum ist dafür da, dass jemand ein ausschließliches Verfügungsrecht über Dinge hat, die er selber gar nicht benutzen will und deswegen, weil er sie selber gar nicht benutzt, einen ökonomischen Nutzen draus machen kann. Gibt es beim alten Hegel wunderbare Stellen, der sagt immer, ja, da meinen die Leute, der Acker soll dem können, der drauf ackert, der drauf baut. Und das mag schön und gut sein, aber mit Eigentum hat es nichts zu tun. Der Witz am Eigentum ist, dass der Acker wem gehört, der nicht drauf baut. Dann erst entfaltet das Eigentum eine ökonomische Wirksamkeit. Nämlich, andere, die meinen Acker brauchen, lasse ich bloß auf meinen Acker, wenn sie erstmal für mich arbeiten und erst dann für sich. Wenn sie erstmal mich bereichern und dann erst ihre für sie notwendige Arbeit abwickeln. Insofern ist die Vorstellung, also jetzt bloß zusammengeschlossen, Freiheit ist die politische Form, ist die rechtliche Form des Eigentums. Und Privateigentum, das ist die Rechtsform, in der die Bürger als kapitalistische Konkurrenzsubjekte definiert sind und mit ihrem Eigentum versuchen, andere sich zu Diensten zu machen. Andere zur Dienstbarkeit für sich erpressen. Und dann ist natürlich klar, derjenige, der vom Eigentum viel besitzt, der dem die Produktionsmittel gehören, die alle anderen brauchen, wenn sie nützliche Arbeit verrichten wollen für sich, derjenige kann alle anderen erstmal zum Diener seiner Bereicherung machen, ehe die für sich arbeiten können. Und derjenige, der bloß seine Arbeit anbieten kann, wie Millionen andere auch, der also auf den die Gegenseite vielleicht prinzipiell, aber im Einzelfall herzlich wenig angewiesen ist, derjenige ist angeschissen und aus dem wird nie was, obwohl er den ganzen Tag arbeitet. Es ist die Welt der Freiheit, Eigentum, Kapitalismus, das ist ein und dasselbe. Deswegen ein kleiner Blick auf das Einladungsflugblatt. Das ist eine Schwäche, dass da steht, der Staat organisiert, steht bei 1, der Staat richtet die Rahmenbedingungen für die kapitalistische Gesellschaft ein und dann geht es über Warenwirtschaft weiter. Und weit unten auf der Seite steht, eine weitere Neuerung im Kapitalismus war die Freiheit. Warenwirtschaft, das darf man nicht auseinandernehmen, man darf nicht sagen, der Staat richtet Warenwirtschaft ein und außerdem manchmal und spät auch noch Freiheit. Freiheit, wirtschaftliche Freiheit ist nichts anderes als die Verordnung von Eigentum und Warenwirtschaft. Jetzt komme ich bloß noch zu zwei weiteren Punkten. Das zweite große Prinzip des modernen Staats ist die Gleichheit der Bürger. Freiheit und Gleichheit. Freiheit, da habe ich jetzt was zugesagt, Gleichheit. Die Gleichheit der Bürger ist ernst zu nehmen. Auch da fährt man nicht gut, wenn man sagt, das ist Betrug. Keine eigentliche Gleichheit, keine wirkliche Gleichheit. Auch da muss man sagen, Gleichheit, ja die einzige Gleichheit, die es überhaupt gibt, richtet der Staat ein. Er definiert seine Untertanen allesamt als gleichermaßen freie Bürger, die dem Recht unterworfen sind. Es fällt jedem natürlich ein, es gibt Arme und Reiche. Klar, der Witz ist, davon abstrahiert der Staat. Aber Gleichheit, auch in jeder anderen Hinsicht, ist immer eine Abstraktion. Steht da, wenn ich sage, da ist ein Rothaariger, da ist ein Schwarzhaariger, die sind gleich. Naja, zumindest von der Haarfarbe wird abstrahiert. Da ist ein Mann, da ist eine Frau, da ist ein kleiner, ein großer, ein schwacher, ein kranker und ein kräftiger Junge. Wenn die gleich sind, ja, dann abstrahiere ich halt von den Unterschieden. Wenn mir die Unterschiede wurscht sind, sind sie gleich. Es kann gar nicht anders gehen, als dass Gleichheit eine Abstraktion ist. Und der Staat abstrahiert, wenn er die Bürger als Gleiche behandelt, von der sozialen Stellung, die die haben, er abstrahiert von der Verfügungsmacht an Eigentum, die sie besitzen. Wer gar nichts hat, ist genauso ein freier Bürger wie derjenige, dem die Millionen und die großen Konzerne gehören. Und wie gesagt, nicht gleich sagen, also Betrug, sondern ja, das ist die Rechtsform, mit der die Obrigkeit mit ihren Bürgern verkehrt. Es wird abstrahiert davon und es wird gesagt, rechtlich seid ihr gleich Und ob ihr arm und reich seid, ist euer Privatangelegenheit. Interessiert den Staat nicht. Diese Art Abstraktion, die den reichsten Kapitalisten mit dem ärmsten Schwein gleichsetzt, die gerade sagt, da mischt sich der Staat nicht rein. Der Staat hat bloß die Aufgabe, alle Bürger als vor dem Recht Gleiche zu behandeln. Alle haben ihre Lizenz und die Grenzen ihrer Lizenz. Also auch, was der Kapitalist mit dem Arbeiter anstellen darf, ist geregelt. Er darf ihn für sich arbeiten lassen. Er darf ihn nicht 24 Stunden für sich arbeiten lassen. Er darf ihm einen Billiglohn bezahlen. Er darf ihm nicht den ausgemachten Lohn nicht bezahlen. Und so weiter und so weiter. Alles ist geregelt. Was der Arbeiter muss, ist auch geregelt. Sie sind gleichermaßen dem Gesetz unterworfen und gerade dadurch, dass sie gleichermaßen dem Gesetz unterworfen sind und der Staat sich nicht reinmischt in Arm und Reich, gerade dadurch setzt er die ökonomische Erpressungsmacht des Eigentums so richtig frei. Gerade dadurch macht er alle Leute, also verweist er alle Leute auf ihre ökonomische Abhängigkeit von den herrschenden Interessen. Insofern ist mit der Gleichheit wirklich was Interessantes passiert. Es ist ja, man kann ja auch sagen, das ist in gewisser Weise eine moderne Errungenschaft des Staates, die Gleichheit. Noch vor 100 Jahren in Deutschland, im Kaiserreich, war die Gleichheit der Bürger nicht wirklich verwirklicht. Vielleicht vor dem Gesetz, also auch der arme Mann konnte ein Gericht anrufen. Da war natürlich das Problem, ob er die Gerichtskosten tragen kann. Aber jedenfalls nicht, was die Wahl betrifft. Da haben die Besitzenden die 3-, 5-, 17-fache Stimmgewicht der einfachen Leute gehabt. Da war der Staat noch der Staat der besitzenden Klasse. Jetzt müsst ihr mal sehen, die Härte ist, der moderne Staat ist wirklich der Staat aller seiner Bürger. Alle Bürger sind gleich vor dem Gesetz und als Stimmbürger one man, one vote. Der Hammer ist, im modernen Staat sind die Besitzenden, die Kapitalisten im engeren Sinn, eine verschwindende Minderheit. Politisch gesehen, muss man sagen, haben sie eigentlich keine Chance, ihre Anliegen durchzusetzen. Die setzen sich ganz anders durch. Gerade dadurch, dass alle Bürger durch die Freiheit des Eigentums auf die ökonomische Macht verwiesen sind, wird das Kapitalinteresse zum allgemeinen Interesse dieser Gesellschaft gemacht. Nicht dadurch, dass die Kapitalisten die größte Macht in der Politik haben, sondern gerade dadurch, dass die Kapitalisten auch bloß irgendwelche Bürger sind. Aber alle Bürger wissen, dass ihr Erwerb davon abhängt, dass die Kapitalisten einen Bedarf nach Arbeitskräften haben. Jetzt leben wir in einer Welt, da ist es vollkommen wurscht, man kann ruhig die Arbeiterpartei wählen. Die Abhängigkeit vom Kapital ist das allgemeine Interesse dieser Gesellschaft oder die Abhängigkeit vom Kapital ist die Grundlage dafür, dass das Kapitalinteresse als allgemeines Interesse dieser Gesellschaft anerkannt wird und zwar durchaus anerkannt wird von denen, die nicht Kapitalisten sind. Und dann wählt man eine Arbeiterpartei und was sagt sie? Ja, wenn es keine Konjunktur gibt, gibt es keine Arbeitsplätze, gibt es keine Löhne. Also, liebe Wähler, liebe proletarische Wähler, ihr müsst einsehen, dass nichts wichtiger ist, als die Geschäfte der Kapitalisten voranzubringen. Und das nicht in der Form, weil, nochmal, ne, nicht in der Form, weil die Kapitalisten das Kommando in der Politik ausüben, sondern weil die Politik mit dem Gesetz der Freiheit und der Gleichheit alle auf die ökonomische Erpressungsmacht, auf die ökonomische Macht des Kapitals verpflichten und dadurch wirklich das Kapitalinteresse zum allgemeinen Interesse der Gesellschaft machen, obwohl die ganzen normalen Leute das Kapitalinteresse als ihr Interesse nicht haben, sondern vielmehr dem dienen müssen, und zwar zu ihrem Schaden. Politische Macht verlässt sich auf diese Seite, das ist die politische Seite der Freiheit. Man kann Parteien gründen, man kann sagen, ich möchte den Staat anders verwaltet sehen. Die Obrigkeit verlässt sich darauf, dass die Bürger ihre Abhängigkeit von der Konjunktur der Wirtschaft, wie so ausgedrückt wird, dass sie ihre Abhängigkeit von der Konjunktur der Wirtschaft als ihre erste Lebensbedingung anerkennen. Und dass also alle politischen Alternativen bloß Alternativen sind, die sich um wie organisiert man diese Abhängigkeit besser, wie bringt man die Nation, das Gesamte besser voran, dass sich alle Alternativen um diese Frage herumranken. Darauf verlässt sich die Politik. Und nur in Staaten, in denen die Arbeiterklasse ihre Abhängigkeit vom Kapital als ihre Lebensbedingung auch anerkannt hat, gibt es Freiheit und Demokratie in der vollendeten Fassung. Sonst kann die kapitalistische Gesellschaft bloß als Diktatur, ja, dann aber auch als parteiliches Instrument derer, die die wirtschaftliche Macht haben und sich deswegen die Staatsmacht kaufen, funktionieren. Aber das sind vom Standpunkt unseres Staats, der EU, der Amerikaner aus, sind es die schwachen Staaten, die nicht gut funktionieren. Wichtig, Zustimmung, letzter Punkt, Zustimmung der Bürger zum Regiertwerden, Zustimmung der Bürger zu ihrer Ordnung, ersetzt die Gewalt, macht Gewalt von oben überhaupt nicht überflüssig. Nicht, wenn die alle sagen, ja, ist uns recht, dann braucht ja keiner Gewalt auszuüben, sondern die Gewalt beherrscht den Alltag der bürgerlichen Gesellschaft. Nicht in der Form, dass überall Rebellion unterwegs ist und Emanzipationsbestrebungen niedergeschlagen werden würden oder müssten. Das kommt relativ selten vor. Wo es vorkommt, kommt natürlich das vor. Aber die normale Gewalt, die alltägliche Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft, die kommt, ist deswegen nötig und wird nie überflüssig. Weil die Obrigkeit mit dem Eigentum und mit dem Recht wuchere mit deiner Macht, die du auf andere mit deinem Eigentum ausüben kannst. Mit dieser Lizenz setzt die Obrigkeit ja eigentlich einen Kampf in Gang. Oder ins Recht. Einen Konkurrenzkampf, wo der eine seinen Nutzen in einer Weise verfolgt, dass der Schaden des anderen unmittelbar mit verbunden ist. Man merkt es unmittelbar beim Kampf um den Preis. Der Kampf um den Preis heißt immer, ich verkaufe so teuer wie möglich und ich von der anderen Seite her, ich zahle so wenig wie möglich. Mein Nutzen ist umso größer, je größer dem sein Schaden ist. Wenn ich einen zwingen kann, einen riesig hohen Preis zu zahlen, habe ich gute Geschäfte gemacht und der andere hat halt viel abdrücken müssen. Der Kampf um den Preis der Arbeit ist dann unmittelbar der Kampf um, wie leben die Menschen. So, und dieses Freisetzen eines feindlichen Konkurrenzkampfs, das Freisetzen einer Nutzenverfolgung, die in der Schädigung anderer besteht, dieses Freisetzen verlangt an jeder Stelle, dass auch gleich wieder auf diese freigesetzten Konkurrenzgeier aufgepasst wird. Denn jeder überschreitet in der Schädigung der anderen die Grenzen, die nötig sind, damit dieser Kampf aller gegen alle auch aufrechterhalten bleibt. Wenn man diese freigesetzten Privatsubjekte ohne Bewachung ließe, dann wäre das 0, nix ein Bürgerkrieg. Und das kennt man auch, oder ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das war mal eine wunderbare Geschichte. Einmal ist in New York der Strom ausgefallen und mit dem Strom ist natürlich die Handlungsfähigkeit der Polizei ausgefallen und überhaupt die Präsenz der Staatsmacht. Das war eine Nacht des Ladenausraubens und war einfach, die Ordnung ist zusammengebrochen. Wenn da nicht dauernd drauf aufgepasst wird, dann hält es einfach nicht. Also ist die Gewalt, die dauernd nötig ist, die ist gar nicht die Gewalt zur Niederschlagung von Aufständischen. Oder in den seltensten Fällen. In der Regel ist die Gewalt die, wo Bürger in der Ausübung ihrer Freiheit über die Stränge schlagen. Weitergehen, in ihrem Kampf gegeneinander weitergehen, als dass es funktional fürs Gemeinwesen ist. Und dann setzt der Staat Schranken und sagt, ihr dürft die Arbeiter ausbeuten. Aber nach 8 Stunden ist Schluss. Außer es gibt Überstunden, dann ist nach 10 Stunden Schluss. Außer es ist ein Sonderfall, dann ist nach 12 Stunden Schluss. Und so weiter. Aber es ist alles geregelt und es gibt für alles eine Ordnung und es gibt umgekehrt dann auch für alles einen Preis. Und diese Gewalt ist die übliche Gewalt, die täglich wirkt und werkt in allen Transaktionen zwischen den Bürgern. In allen ist das Recht involviert. Immerzu hat, was die Menschen untereinander treiben, Rechtsform. Sogar das Sexualleben, das ja nun wirklich unter dem Namen Privatsphäre läuft und niemandem was angehen soll, hat detaillierte rechtliche Regelungen. Noch nicht mal verheiratet musste dafür sein. Für alles gibt es eine Regelung. Und immer passt der Staat darauf auf, ob die Leute sich auch an die Schranken halten. Und es ist noch nicht mal so, dass der Staat quasi mit seinen Spitzeln und Polizeiaufpassern immer hinterher sein muss, sondern dieses drauf aufpassen, das ist der Alltag der Bürger selber. Jeder ruft gleich nach dem Staat. Das Leben der Bürger, ihr Verkehr untereinander ist einer, den wissen auch sie von Gewalt geregelt. Und jeder versucht, die Hilfe der Gewalt auf seine Seite zu ziehen gegen die anderen. Die Bürger versuchen sich der Gewalt zu bedienen in ihrem Verkehr gegeneinander. Und da kommt der Vermieter und sagt, weißt schon, ich muss die Miete erhöhen. Er sagt, ich muss, ne, nicht, ich will sie erhöhen, da verdiene ich mehr. Sie wissen, ich muss die Miete erhöhen, andere erhöhen sie ja auch, also muss ich. Die nächste Frage vom Mieter ist, darf der das? Sofort ist es die Frage, und was ist die Rechtslage? Darf der das? Ja, wenn er es darf, na, dann muss ich mir es bieten lassen. Wenn er es nicht darf, dann rufe ich den Staat an, gehe zum Mieterverein, der regelt es für mich, rufe ich den Staat an und der Staat sagt ihm, du darfst nicht. Und so ist die Gewalt im täglichen Verkehr drin und auf alle Streits werden in letzter Instanz, ob die Polizei aufmarschieren muss oder nicht, in letzter Instanz werden alle Streits durch Gewalt entschieden. Nämlich da durch den Spruch des Rechts, in dem entschieden wird, wie weit die Lizenz des einen in der Schädigung des anderen reicht und wo sie aufhört. Deswegen auch nochmal wichtig, dass Gewalt dauernd nötig ist, ist nicht ein Index des Aufstandswillens der Bürger. Ein Dieb ist kein Kritiker des Eigentums. Ja, ein Dieb nimmt sich was, was ihm nicht gehört, und zwar weil er es sich aneignen will. Der hat was übrig fürs Eigentum, sobald es bei ihm gelandet ist. Ein Kritiker des Eigentums ist ganz was anderes, als dass man einfach mal was unerlaubt wegnimmt. Der meiste Gewaltaufwand in unserer Gesellschaft findet statt, um Rechtsbrüche zu ahnden und damit den Respekt vor der Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Nicht um Aufständische niederzuschlagen. Also Herrschaft und gewaltmäßige Ordnung ist erforderlich, aber eigentlich kaum je gegen Aufstandswillen. Bloß, ich wollte das deutlich machen, dass Gewalt ausgeübt wird, darf man nicht gleich umgekehrt zum Index der, sei es schlummernden, sei es beginnenden, sei es laufenden Rebellion nehmen. Gewalt ist hier der Alltag und nicht Gewalt ist erforderlich nur und nur dann, wenn welche sich gegen die Ordnung selber wehren. So, das waren jetzt ein paar Prinzipien. Natürlich ist kapitalistische Staat ist ja so ein dickes Buch und das war jetzt das kleinste Kapitel draus, wenn man so reden will. Aber das nützt ja nichts, Ich habe ein paar Prinzipien deutlich machen wollen, von Prinzipien auch, wo ich meine, das wird hier gut nützen. Und erstmal fertig, reden wir darüber.